Ich nehme an, du wirst Neles Bild im Live gesehen haben, Kommissar. Es ist das einzige Bild, das von ihm existiert. So sehr man suchte auf dieser schönen Welt, nie ist ein anderes zum Vorschein gekommen. Das ist umso peinlicher, als er auf dem berühmten Bilde nicht viel von diesem sagenhaften Folterknecht zu erkennen ist. Nur ein Bild gibt es also. Wie ist das möglich? Der Teufel sorgt für die Auserwählten seiner Gemeinde besser, als es der Himmel für die Seinen tut, und ließ verschiedene Umstände zusammenkommen. In der Liste der SS, wie sie jetzt zum Gebrauch der Kriminologie in Nürnberg aufbewahrt wird, ist Nele nicht eingetragen. Sein Name befindet sich auch nicht in einem anderen Verzeichnis. Er wird der SS nicht angehört haben. Die offiziellen Berichte aus dem Lager Stutthof an das SS-Führerhauptquartier erwähnen seinen Namen nie. Auch in den beigelegten Tabellen über den Stand des Personals ist er unterschlagen. Es haftet dieser Gestalt, die ungezählte Opfer auf dem ruhigen Gewissen hat, etwas Legendenhaftes und Illegales an, als ob sich auch die Nazis ihrer geschämt hätten. Und doch lebte Nele, und niemand hat je gezweifelt, dass er existierte. Nicht einmal die ausgekochtesten Atheisten. Denn an einen Gott, der die teuflischsten Qualen ausheckt, glaubt man am schnellsten. So haben wir denn dazumal in den Konzentrationslagern, die Stutthof gewisse nichts nachstanden, immer von ihm gesprochen. Wenn auch mehr wie von einem Gerücht, als von einem der bösesten und unbarmherzigsten Engel in diesem Paradies der Richter und Henker. Das wurde auch nicht besser, als sich der Nebel zu lichten begann. Vom Lager selbst war niemand mehr vorhanden, den man hätte ausfragen können. Stutthof liegt bei Danzig. Die wenigen Häftlinge, welche die Torturen überstanden, wurden von der SS niedergemacht, als die Russen kamen, die dafür an den Wärtern die Gerechtigkeit vollzogen und sie aufknüpften. Nele jedoch befand sich nicht unter den Galgenvögeln, Kommissar. Er musste vorher das Lager verlassen haben. Der wurde doch gesucht. Wer wurde damals nicht gesucht, Berlach? Das ganze deutsche Volk war zu einer kriminellen Affäre geworden. Doch an Nele hätte sich kein Mensch mehr erinnert, weil sich kein Mensch mehr hätte erinnern können. Seine Verbrechen wären unbekannt geblieben, wenn ich bei Kriegsende im Live dieses Bild erschienen wäre, das du kennst. Das Bild einer kunstgerechten und meisterhaften Operation mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass sie ohne Narkose durchgeführt wurde. Die Menschheit war pflichtgemäß empört, und so fing man denn an zu suchen. Sonst hätte sich Nele unbehelligt ins Privatleben zurückziehen können, um sich in einen harmlosen Landarzt zu verwandeln oder als Badedoktor irgendein kostspieliges Sanatorium zu leiten. Wie kam denn das Live zu diesem Bild? Das Einfachste in der Welt. Ich habe es ihm gegeben. Berlach schnellte mit dem Oberkörper hoch und starrte dem Juden überrascht ins Gesicht. Gulliver wisse doch mehr als die Polizei, dachte er bestürzt. Das abenteuerliche Leben, das dieser zerfetzte Riese führte, dem unzählige Juden ihre Rettung verdankten, spielte sich in Gebieten ab, wo die Fäden der Verbrechen und der ungeheuerlichsten Laster zusammenliefen. Ein Richter aus eigenen Gesetzen saß vor Berlach, der nach eigener Willkür richtete, freisprach und verdammte, unabhängig von den Zivilgesetzbüchern und dem Strafvollzug der glorreichen Vaterländer dieser Erde. Trinken wir Wodka. So ein Schnaps tut immer gut. An den muss man sich halten. Sonst verliert man auf diesem gottverlassenen Planeten noch jede süße Illusion. und er füllte die Gläser und schrie: »Es lebe der Mensch!« Dann stürzte er das Glas hinunter und sagte: »Aber wie? Das ist oft schwierig.« »Ihr solle nicht so schreien«, sagte der Kommissär, »sonst komme die Nachtschwester. Sie seien in einem soliden Spital.« »Die Christenheit. Sie hat gute Krankenschwestern hervorgebracht und ebenso tüchtige Mörder.« Einen Moment dachte der Alte, es sei doch jetzt genug mit dem Wodka. Aber schließlich trank er auch. Das Zimmer drehte sich einen Moment. Gulliver erinnerte ihn an eine riesige Fledermaus. Dann blieb das Zimmer wieder ruhig, wenn auch ein wenig schräg. Aber das musste man wohl in Kauf nehmen. »Du hast Nele gekannt«, der Riese antwortete. »Er habe gelegentlich mit ihm zu tun gehabt« und beschäftigte sich weiter mit seinem Wodka. Dann fing er an zu erzählen, aber nun nicht mehr mit der kalten, klaren Stimme von vorher, sondern in einem merkwürdig singenden Ton, der sich verstärkte, wenn die Ironie und der Spott mitschwang, manchmal aber auch leise wurde, gedämpft, so dass Bärlach begriff, dass alles, auch das Wilde und Höhnische, nur ein Ausdruck einer unermesslichen Trauer war über den unbegreiflichen Sündenfall einer einst schönen, von Gott erschaffenen Welt. So saß nun in der Mitternacht dieser riesenhafte Ahasver bei ihm, dem alten Kommissär, der da todkrank in seinem Bette lag und den Worten des jammervollen Mannes lauschte, den die Geschichte unserer Epoche zu einem düsteren, furchterregenden Todesengel geschaffen hatte. »Es war im Dezember 44«, berichtete Gulliver in seinem Singsang, halb in Wodka versponnen, auf dessen Meeren sich sein Schmerz wie eine dunkle, ölige Fläche ausbreitete. »Und dann noch im Januar des folgenden Jahres, als die glasige Sonne der Hoffnung eben fern an den Horizonten über Stalingrad und Afrika emporstieg. Und doch waren diese Monate verflucht, Kommissar. Und ich habe zum ersten Mal bei allen unseren ehrwürdigen Talmudisten und ihren grauen Bärten geschworen, dass ich sie nicht überlebe. Dass dies doch geschah, lag an Nele, dessen Leben zu erfahren du so begierig bist. Von diesem Jünger der Medizin darf ich dir melden, dass er mir das Leben rettete, indem er mich in die unterste Hölle tauchte und an den Haaren wieder emporriss. Eine Methode, der meines Wissens nur einer widerstand. Ich nämlich, der ich verflucht bin, alles zu überstehen. Und aus übergroßer Dankbarkeit habe ich denn nicht gezögert, ihn zu verraten, indem ich ihn fotografierte. In dieser verkehrten Welt gibt es Wohltaten, die man nur mit Schurkereien bezahlen kann.« »Ich verstehe nicht, was du da erzählst.« Der Riese lachte und holte eine zweite Flasche aus seinem Kaftan. »Verzeih, ich mache lange Sätze, aber meine Qualen waren noch länger. Es ist einfach, was ich sagen will. Nele hat mich operiert, ohne Narkose. Mir wurde diese unerhörte Ehre zuteil. Verzeih zum zweiten Mal, Kommissar. Aber ich muss Wodka trinken, und dies wie Wasser, wenn ich daran denke, denn es war scheußlich.« »Teufel!« rief Bärlach aus, und dann noch einmal in die Stille des Spitals hinein. »Teufel!« Er hatte sich halb aufgerichtet und hielt dem Ungeheuer, das an seinem Bette saß, mechanisch das leere Glas hin. »Die Geschichte braucht nichts als ein wenig Nerven, sie zu vernehmen. Aber weniger, als sie zu erleben.« Fuhr der Jude im alten, verschimmelten Kaftan mit singendem Tone fort. »Man solle die Dinge endlich vergessen, sagt man. Und dies nicht nur in Deutschland. In Russland kämen jetzt auch Grausamkeiten vor und Sadisten gäbe es überall. Aber ich will nichts vergessen und dies nicht nur, weil ich ein Jude bin. 6 Millionen meines Volkes haben die Deutschen getötet. 6 Millionen. Nein, weil ich immer noch ein Mensch bin. Auch wenn ich in meinen Kellerlöchern mit den Ratten lebe. Ich weigere mich, einen Unterschied zwischen den Völkern zu machen und von guten und schlechten Nationen zu sprechen. Aber einen Unterschied zwischen den Menschen muss ich machen. Das ist mir eingeprügelt worden. Und vom ersten Hieb an, der in mein Fleisch fuhr, habe ich zwischen Peinigern und Gepeinigten unterschieden. Die neuen Grausamkeiten anderer Wärter in anderen Ländern ziehe ich nicht von der Rechnung ab, die ich den Nazis entgegenhalte und die sie mir bezahlen müssen, sondern ich zähle sie dazu. Ich nehme mir die Freiheit, nicht zwischen denen zu unterscheiden, die quälen. Sie haben alle dieselben Augen. Wenn es einen Gott gibt, Kommissar, und nichts erhofft mein geschändetes Herz mehr, so sind vor ihm keine Völker, sondern nur Menschen, und er wird jeden nach dem Maß seiner Verbrechen richten und nach dem Maß seiner Gerechtigkeit freisprechen. Christ, Christ, vernimm, was ein Jude dir erzählt, dessen Volk euren Heiland gekreuzigt hat und er nun mit seinem Volk von den Christen ans Kreuz geschlagen wurde. Da lag ich im Elend meines Fleisches und meiner Seele im Konzentrationslager Stutthof, in einem Vernichtungslager, wie man sie nennt, in der Nähe der altehrwürdigen Stadt Danzig, der zuliebe dieser verbrecherische Krieg ausgebrochen war, und dort ging es dann radikal zu. Jehova war fern, mit anderen Welten beschäftigt, oder er studierte an einem theologischen Problem herum, das gerade seinen erhabenen Geist in Anspruch nahm. Kurz, umso übermütiger wurde sein Volk in den Tod getrieben, vergast und erschossen, je nach Laune der SS und wie es die Witterung ergab. Bei Ostwind wurde gehängt und bei Südwind hetzte man Hunde auf Juda. Da war denn also auch dieser Dr. Nele vorhanden, auf dessen Schicksal du so begierig bist, Mann einer sittlichen Weltordnung. Er war einer der Lagerärzte, von denen es in jedem Lager ganze Geschwüre voll gab, Schmeißfliegen, die sich mit wissenschaftlichem Eifer dem Massenmord hingaben, die Häftlinge zu Hunderten mit Luft, Phenol, Carbolsäure und was sonst noch zu diesem infernalischen Vergnügen zwischen Himmel und Erde zur Verfügung stand, abspritzten oder gar, wenn es darauf ankam, ihre Versuche am Menschen ohne Narkose ausführten, aus Not, wie sie versicherten, da der dicke Reichsmarschall ja die Vivisektion an Tieren verboten hatte. Nele befand sich demnach nicht allein. Es wird nun nötig sein, dass ich von ihm spreche. Ich habe mir im Verlauf meiner Reise durch die verschiedenen Lager die Peiniger genau angesehen und lernte, wie man so sagt, meine Brüder kennen. Nele zeichnete sich in seinem Metier in vielem aus. Die Grausamkeit der anderen machte er nicht mit. Ich muss zugeben, dass er den Gefangenen half, so gut dies möglich war, und soweit dies in einem Lager, dessen Bestimmung darin bestand, alles zu vernichten, überhaupt noch einen Zweck hatte. Er war in einem ganz anderen Sinn als die anderen Ärzte fürchterlich, Kommissar. Seine Experimente zeichneten sich nicht durch erhöhte Quälereien aus. Auch bei den anderen starben die kunstvoll gefesselten Juden, brüllend unter den Messern am Schock, den die Schmerzen auslösten, und nicht an der ärztlichen Kunst. Seine Teufelei war, dass er all dies mit der Zustimmung seiner Opfer ausführte. So unwahrscheinlich es ist, Nele operierte nur Juden, die sich freiwillig meldeten, die genau wussten, was ihnen bevorstand, die sogar, das setzte er zur Bedingung, den Operationen beiwohnen mussten, um die vollen Schrecken der Tortur zu sehen, bevor sie ihre Zustimmung geben konnten, nun dasselbe zu erleiden. Wie war dies möglich? Die Hoffnung. Christ! Seine Augen funkelten in einer unergründlichen, tierhaften Wildheit. Die Narben seines Gesichts hoben sich überdeutlich ab. Die Hände lagen gleich Tatzen auf Berlachs Bettdecke. Der zerschlagene Mund, der gierig immer neue Mengen Wodka in diesen geschändeten Leib sog, stöhnte in weltferner Trauer. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, wie es so schön im Korinther 13 heißt. Aber die Hoffnung ist die zäheste unter ihnen. Da steht bei mir dem Juden Gulliver mit roten Malen in mein Fleisch gezeichnet. Die Liebe und der Glaube, die gingen im Stutthof zum Teufel. Aber die Hoffnung, die blieb, mit der ging man zum Teufel. Die Hoffnung, die Hoffnung. Die hatte Nele fix fertig in der Tasche und bot sie jedem, der sie haben wollte, und es wollten sie viele haben. Es ist nicht zu glauben, Kommissar, aber Hunderte ließen sich von Nele ohne Narkose operieren, nachdem sie zitternd und totenbleich ihren Vordermann auf dem Operationstisch hatten krepieren sehen und immer noch Nein sagen konnten, und dies alles auf die bloße Hoffnung hin, die Freiheit zu erlangen, wie ihnen Nele versprach. Die Freiheit! Wie muss der Mensch sie lieben, dass er alles zu dulden gewillt ist, sie zu bekommen, so sehr, dass er auch damals in Stutthof freiwillig in die flammendste Hölle ging, nur um diesen erbärmlichen Bankert von Freiheit zu umarmen, der ihm da geboten wurde. Die Freiheit ist bald eine Dirne und bald eine Heilige, für jeden etwas anderes, für einen Arbeiter etwas anderes, für einen Geistlichen etwas anderes, für einen Bankier etwas anderes. Und für einen armen Juden in einem Vernichtungslager wie Auschwitz, Lublin, Majdanek, Natzweiler und Stutthof wieder etwas anderes. Da war Freiheit alles, was außerhalb dieses Lagers war. Aber nicht Gottes schöne Welt, oh nein! Man hoffte in grenzenloser Bescheidenheit nur, wieder nach einem so angenehmen Ort wie Buchenwald oder Dachau zurückversetzt zu werden, in denen man jetzt die goldene Freiheit sah, wo man nicht Gefahr lief, vergaßt, sondern nur zu Tode geprügelt zu werden, wo noch ein Tausendstel Promille Hoffnung bestand, durch einen unwahrscheinlichen Zufall doch gerettet zu werden gegenüber der absoluten Sicherheit des Todes in den Vernichtungslagern. Mein Gott, Kommissar, lass uns kämpfen, dass die Freiheit für alle das Gleiche wird, dass sich keiner vor dem anderen für seine Freiheit zu schämen hat. Es ist zum Lachen. Die Hoffnung, in ein anderes Konzentrationslager zu kommen, trieb die Leute in Massen oder wenigstens in größerer Zahl auf Neles Schinderbrett. Es ist zum Lachen. Hier stimmte der Jude wirklich ein Hohngelächter der Verzweiflung an und der Wut. Und auch ich, Christ, habe mich auf den blutigen Schragen gelegt, sah Neles Messer und seine Zangen im Lichte des Scheinwerfers schattenhaft über mir und tauchte dann unter in die unendlich abgestuften Orte der Qualen, in diese gleißenden Spiegelkabinette der Schmerzen, die uns immer qualvoller enthüllen. Auch ich ging hinein zu ihm in der Hoffnung, doch noch einmal davonzukommen, doch noch einmal dieses gottverfluchte Lager zu verlassen. Denn da sich dieser famose Psychologe Nele sonst als hilfsbereit und zuverlässig erwies, glaubte man ihm in diesem Punkt, wie man stets an ein Wunder glaubt, wenn die Not am größten ist. Wahrlich, wahrlich, er hat Wort gehalten. Als ich als einziger eine sinnlose Magenresektion überstand, ließ er mich gesund pflegen und schickte mich in den ersten Tagen des Februars nach Buchenwald zurück, das ich jedoch nach endlosen Transporten nie erreichen sollte. Denn da kam in der Nähe der Stadt Eisleben jener schöne Maientag mit dem blühenden Flieder, unter den ich mich verkroch. Das sind die Taten des vielgewanderten Mannes, der vor dir sitzt an deinem Bett, Kommissar, seine Leiden und seine Reisen durch die blutigen Meere des Unsinns dieser Epoche. Und immer noch wird das Wrack meines Leibes und meiner Seele weiter geschwemmt durch die Strudel unserer Zeit, die Millionen um Millionen verschlingen, Unschuldige und Schuldige gleichermaßen. Aber nun ist auch die zweite Flasche Wodka leer getrunken. Und es ist notwendig, dass Ahasver den Weg über die Staatsstraße des Mauervorsprungs und des Kennels zurück zum feuchten Keller in Feitelbachs Hause nimmt. Der Alte jedoch ließ Gulliver, der sich erhoben hatte und dessen Schatten das Zimmer bis zur Hälfte in Dunkelheit hüllte, noch nicht gehen. »Was Nele denn für ein Mensch gewesen sei?« fragte er. Und seine Stimme war kaum mehr denn ein Flüstern. »Christ«, sagte der Jude, der die Flaschen und die Gläser wieder in seinen schmutzigen Kaftan verborgen hatte. »Wer wüsste, auf deine Frage zu antworten? Nele ist tot. Er hat sich bloß das Leben genommen. Sein Geheimnis ist bei Gott, der über Himmel und Hölle regiert. Und Gott gibt seine Geheimnisse nicht mehr her, nicht einmal den Theologen. Es ist tödlich nachzuforschen, wo es nur Totes gibt. Wie oft habe ich mich bemüht, hinter die Maske dieses Arztes zu schleichen, mit dem kein Gespräch möglich war, der auch mit niemandem von der SS oder von den anderen Ärzten verkehrte, geschweige denn mit einem Häftling. Wie oft versuchte ich zu ergründen, was hinter seinen funkelnden Brillengläsern vor sich ging. Was sollte ein armer Jude wie ich tun, wenn er seinen Peiniger nie anders als mit halb verhülltem Gesicht im Operationskittel sah? Denn so, wie ich unter Lebensgefahr Nele fotografiert habe, nichts war gefährlicher, als im Konzentrationslager zu fotografieren, war er stets eine in weiß gehüllte, hagere Gestalt, die leicht gebückt und lautlos, wie aus Furcht, sich anzustecken, in diesen Baracken voll grauser Not und Jammers herumging. Er war darauf aus, vorsichtig zu sein, denke ich. Er rechnete wohl immer damit, dass eines schönen Tages der ganze infernalische Spuk der Konzentrationslager verschwinden würde, um anderswo wie ein Aussatz mit anderen Peinigern und anderen politischen Systemen aufs Neue aus den Tiefen des menschlichen Instinkts hervorzubrechen. So musste er seit jeher seine Flucht ins Privatleben vorbereitet haben, als sei er in der Hölle nur fakultativ angestellt. Danach habe ich meinen Schlag berechnet, Kommissar. Und ich habe gut gezielt. Als das Bild im Live erschien, hat Nele sich erschossen. Es genügte dazu, dass die Welt seinen Namen wusste. Kommissar. Denn wer vorsichtig ist, verbirgt seinen Namen. Das war das Letzte, was der Alte von Gulliver hörte. Es war wie der dumpfe Schlag einer ehernen Glocke, schrecklich dröhnend im Ohr des Kranken. Seinen Namen. Nun tat der Wodka seine Wirkung. Zwar war dem Kranken noch, als ob sich die Vorhänge da drüben am Fenster wie die Segel eines dahinschwindenden Schiffes blähten. Als ob ferner das Rasseln eines Rollladens vernehmbar sei, der sich in die Höhe schob. Dann, noch undeutlicher, als ob ein riesenhafter, massiger Leib hinab in die Nacht tauche. Aber dann, da durch die klaffende Wunde des offenen Fensters die unabsehbare Fülle der Sterne brach, stieß im Alten ein unbändiger Trotz hoch, in dieser Welt zu bestehen und für eine andere, bessere zu kämpfen. Zu kämpfen auch mit diesem seinem jammervollen Leib, an welchem der Krebs fraß, gierig und unaufhaltsam, und dem man noch ein Jahr gab und nicht mehr. Gröhlend sang er, als der Wodka wie Feuer in seinen Eingeweiden zu brennen anfing, den Berner Marsch hinein in die Stille des Spitals, dass die Kranken unruhig wurden. Nichts Kräftigeres fiel ihm ein. Doch war er dann, als die fassungslose Nachtschwester hereinstürzte, schon eingeschlafen.